zum Schrot Tiroler Land, hebt zum Himmel Herz und Hand, was die Väter einst gelobt, da der Krieg schon sie umtobt. Das geloben wir aufs Neue, Jesu Herz dir ewige Treue. Das geloben wir aufs Neue, Jesu Herz dir ewige Treue. Fest und stark zu unserem Gott stehen wir trotz Hohn und Spott. Fest am Glauben halten wir unseres Landes schönster Ziel. Drum geloben wir aufs Neue, Jesu Herz, wir ewige Treue. Drum geloben